Dann herzlich willkommen zum Workshop Selbstbestimmtes Lernen und informationstechnologische Produktionsweise oder hochtechnologische Produktionsweise. Gibt es jemanden, der jetzt nicht den Vortrag von eben gehört hat? Sind das doch so einige? Okay. Weil ich also einfach gedacht habe, es ist eine thematische Überschneidung. Wir können einfach sozusagen viel mehr den Raum hier nutzen, auch um zu diskutieren. Aber wenn jetzt doch so einige nicht da waren, würde ich ein paar Sachen von dem Vortrag, den ich eben gehalten habe, wiederholen. Ja? Und vielleicht ist das dann ja auch nochmal in der Wiederholung eine Verständnisvertiefung. Die Frage selbstbestimmten Lernens ist für mich etwas, wie ich das eben gesagt habe, was sich nicht einfach so als Gegensatz zu fremdbestimmten Formen der Bildung als Gegensatz polarisiert, sondern Selbstbestimmung ist im Kern eine Frage, die zu gewinnen ist. Etwas, was also aus den gegebenen, vorgegebenen Verhältnissen heraus zu kristallisieren ist. Und es ist eine sehr aktive Arbeit, eine aktive Auseinandersetzung mit Machtverhältnissen, mit dem, was alles schon vorstrukturiert worden ist und was sich sozusagen als Zwänge ergibt. Und ich verbinde diese Frage deswegen auch mit der hochtechnologischen Produktionsweise, weil ich glaube, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, wohin insgesamt sozusagen die Gesellschaft sich entwickelt in der Herstellung, in der Art und Weise, wie sie ihre Existenzgrundlage produziert. Und jetzt bin ich sozusagen von der hochtechnologischen Produktionsweise oder von dieser Seite aus angefangen. In meinem Vortrag habe ich es ein bisschen andersrum gestaltet, weil ich überhaupt erstmal die Frage stelle, wie kann Bildung, wie kann Lernen gelingen? Und jetzt gehe ich nochmal auf diesen Punkt zurück, wie das die kritische Psychologie denkt. Und hier haben wir also sozusagen zwei grundlegende Thesen. Zum einen, dass Lernen immer etwas ist, was wir selber tun müssen. Es verlangt auch eine Selbsttätigkeit. Es ist etwas, was sich eben nicht darin auflöst, dass wir einen Bildungskanon haben. Es ist nicht eine Tätigkeit, die wir delegieren können. Lehren kann Lernen nicht erzeugen. Das ist der Lehr-Lern-Kurzschluss, wie das Klaus Holzkamp sagt. Also müssen wir uns darauf einlassen, wie kann das eigentlich passieren, wie kann es eigentlich geschehen, dass wir ein Interesse daran haben, uns zu bilden. Woher kommt diese Motivation? Woher kommt das Getriebensein, etwas in Angriff zu nehmen, uns zu verändern, uns in Frage zu stellen, vielleicht auch sogar sehr radikal in Frage zu stellen, in der Art und Weise, wie wir bisher geworden sind. Und da ist die zweite These, dass wir ganz zentral nicht diese Bildung als einen isolierten Prozess verstehen müssen, einen, der nur mit uns etwas zu tun hat. Ich kritisiere da auch in dem Zusammenhang ganz ähnlich wie zum Beispiel Frigga Haug, dass wir bei Klaus Holzkamp Beispiele finden, wo das Lernen, also er hat ja diese Schönberg, das Beispiel, wo er die Schönberg-Variationen sich aneignet als ein überhaupt ein musikalisches Verständnis für Zwölftonmusik entwickelt und das sozusagen als ein Paradebeispiel dafür für expansives Lernen, wo er sich also die Verfügungsmöglichkeiten und die Lebensqualität erhöht. Ja, aber dieses Beispiel ist eben genau etwas, was sehr in einer isolierten Form stattfindet, also gar nicht in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen, wie wir das eben in Arbeitsverhältnissen tun müssen. Da müssen wir ja ganz eklatant irgendwie wissen, in welchen Beziehungen wir dann zu anderen Menschen stehen. Da sind die Machtverhältnisse sehr entscheidend und so weiter. Ja? So, und deswegen, da kommen wir sicherlich in zentrale Widersprüche auch hinein, wenn wir sagen, wir versuchen also eine soziale Form des Lernens zu gewinnen, die herrschaftsfrei ist. Ja? Wie können wir das gewinnen? Wir kommen in die Frage, unter welchen Zwängen oder in welche Notwendigkeiten bestehen eigentlich aufgrund eben makrogesellschaftlicher Zusammenhänge, ökonomischer Zusammenhänge. Und deswegen ist diese Frage der hochtechnologischen Produktionsweise entscheidend. Meine These ist, dass die hochtechnologische Produktionsweise, ich schließe da auch an die Forschung des Projekts Automation und Qualifikation an, was also kritische Psychologie als eine wichtige Grundlage hatte, dass in den 70er und 80er Jahren diese Umbrüche untersucht hat in der Arbeitswelt von Betrieben, die klassisch fordistisch produziert haben, also auch etwas, was zum Beispiel in Brauereien stattgefunden hat, wo die Prozesse gesteuert wurden durch einen Apparat, wo dann die Messwarte als der wichtigste, die wichtigste Mensch-Maschine-Schnittstelle entstanden ist. So, und diese Umbrüche, die interessieren mich jetzt nach wie vor weiter. Wie entwickeln sie sich eigentlich unter den Bedingungen, dass wir Informations- und Kommunikationstechnologien haben, dass wir mittlerweile Technologien haben, die, man kann das proaktiv nennen, also die auf die Umwelt sozusagen reagieren können, die die Umwelt wahrnehmen können aufgrund von Sensorik, ja, die mit durch Agentensysteme quasi auch eine Art von Handlungsfähigkeit erworben haben und auch lernen können. Oder Stichwort künstliche Intelligenz. Was passiert eigentlich unter diesen neueren Entwicklungen mit der Entwicklung der Arbeit an sich? Die Ausgangsthese war, die man auch von Marx her rezipiert hatte, dass der Mensch also nicht mehr mit den körperlichen Funktionen im eigentlichen Arbeitsprozess steht, sondern weil diese körperlichen Funktionen von Technologie ersetzt werden, automatisiert werden, dass der Mensch quasi neben den Produktionsprozess tritt und dann als Wächter, als jemand, der die Prozesse reguliert, auftritt und von daher also nur sich intellektuell einbindet in die Arbeitsprozesse, in die Produktionsprozesse. Das fasse ich jetzt mit diesem Begriff der Intellektualisierung der Arbeit. Wir haben also eine Intellektualisierung auch sagen wir, über einen Kernbereich hinaus, also der Kernbereich der Industrie hinaus. Wir haben eigentlich fast kaum einen Arbeitsplatz, wo nicht irgendwo ein Computer steht, wo wir nicht irgendwo mit Displays, Informationen, die über Displays uns geliefert werden, uns auseinandersetzen müssen. Und was passiert also in dieser Veränderungen in diesen Umbrüchen der Arbeitswelt. So, und da ist es zum einen so, dass wir sagen können, es ist immer wichtiger geworden, dass Wissen produziert wird. Deswegen gibt es diesen landläufigen Begriff der Wissensarbeit, den ich allerdings für sehr problematisch halte, weil wir nicht einfach unterstellen können, dass vorher Wissen nicht auch relevant gewesen ist. Also jede Produktionsweise braucht ein bestimmtes Wissen. Es wäre also ein bisschen naiv, wenn wir sagen, jetzt ist Wissen plötzlich zum eigentlichen Bestandteil der Produktionsweise geworden. Durchaus aber ist etwas Richtiges daran, nämlich weil immer relevanter geworden ist, dass Unternehmen eine Art Vorsprung auf dem Markt erzielen, Innovationsvorsprünge erzielen und damit sozusagen einen Extraprofit erwirtschaften. Das ist ökonomisch gesehen, ich verkürze das hier mal, weil wir hier nicht in einem ökonomischen Seminar sind, aber zumindest geht es darum, dass also durch Erfindungen Vorsprünge erreicht werden auf dem Markt. Ja? Und das verändert und strukturiert, wenn man sich anschaut, also Kernbereiche dieser neuen Ökonomie sind die Softwareentwicklung, sind aber auch Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Unternehmen, also Automobilindustrie etc. So, und das ist das, womit ich mich auch gerade beschäftige. Empirisch beschäftige ich mich da auf dem Feld auch der Krankenhausarbeit, weil ich glaube, dass durch Medizintechnologien sich da auch einiges verändern wird. So, und ich versuche so ein bisschen rauszukristallisieren, diese Anforderungen an die Wissensproduktion. Ja? Ich glaube, dass der Begriff, den ich von Jochen Gläser übernehme, eines neuen Kooperatismus, dass der da ganz hilfreich ist, weil sich die Organisation der Wissensproduktion eben nach Kriterien der Wirtschaftlichkeit extrem reorganisiert. Zugleich auch die Frage, in welcher Form eben diese Innovationen erreicht werden können, die also einen Vorsprung vor einer Branche oder innerhalb einer Branche gewährleisten können, wie das erreicht wird. Und das ist eben etwas, wo ganz andere Identitäten auch von Wissenschaftlern quasi sich etablieren, neu hervorkommen. Und diese Identitäts- oder Subjektivitätsform, die dann zu beschreiben ist, ist eine, die sich eben so orientiert, ich habe Wissen wie ein Eigentum. Ich bringe auch das Wissen in der Eigentumsform hervor. Ich muss gucken, wie ich das, was ich produziere an Erkenntnissen, so produziere, dass sie sich patentieren, dass ich das patentieren lasse, dass man irgendwie ein Copyright erstellen kann darüber, dass es sich dann also auch verwerten lässt, als Ware anbieten lässt. Ja? Das organisiert aber überhaupt sozusagen die Art und Weise, wie wir neue Erkenntnisse hervorbringen, auf eine andere Weise, die man korporatistisch nennen kann. Bedeutet, dass wir zum Beispiel strategische Allianzen bilden. Also wenn es eine Forschungseinheit gibt, die eine bestimmte Studie durchgeführt hat, dann kann es sein, dass genau diese Forschungseinrichtung sagt, wir veröffentlichen unsere Ergebnisse oder auch unsere Daten, die wir überhaupt erhoben haben, nur in der Form, dass zum Beispiel für den Zugang bezahlt wird. Oder wir veröffentlichen das für einen bestimmten Kooperationspartner, der uns wiederum im Gegenzug etwas liefert, was für uns nützlich ist. Ja? So, und diese neuen strategischen Allianzen in der Wissensproduktion verändern überhaupt auch die Art und Weise, wie sozusagen das Verhältnis auch von Theorie und Praxis beziehungsweise von Anwendungsforschung und Grundlagenforschung strukturiert ist. Ja? Grundlagenforschung, das ist sowas, was landläufig geglaubt wird, ist etwas, was quasi nur in den Universitäten stattfinden würde, ist aber nicht so. Grundlagenforschung wird mittlerweile oder auch schon seit längerer Zeit von der Industrie betrieben. Ja? Also, und da ordnet sich sicherlich auch die Veränderung überhaupt der Universitäten durch Hochschulreform und so weiter mit unter. Das ist nicht ganz sozusagen reibungslos, aber ich glaube, da eine Tendenz feststellen zu können, dass die Art und Weise, wie überhaupt wissenschaftliche Arbeit dann auch an Hochschulen organisiert wird, dass sich das zunehmend darin ausrichtet, dass wir für einen Markt produzieren. Ich glaube, dass wir das an der Freien Universität extrem gespürt haben. Also als ich eben studiert habe, kam gerade diese Hochschulreform in den 90er Jahren. Und die Ausrichtung, die extremere Ausrichtung danach, dass wir Drittmittelgelder einwerben müssen und so weiter, ist eben ein Element davon. Okay, was bedeutet das wiederum für das Lernen? Also, warum spreche ich eigentlich sozusagen diese ganzen diversen Bereiche an, wo es um überhaupt Entwicklung der Arbeit geht, konkrete Arbeitsverhältnisse, die Frage Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Unternehmen und dann eben auch nochmal den Hochschulbereich. Also ich glaube, dass wir tatsächlich eine gesellschaftliche Veränderung haben, in der Lernen eine sehr viel größere Rolle spielt und zwar nicht nur im klassischen Ausbildungsweg, wie das früher war, sondern darüber hinaus, was mit diesen Stichworten lebenslanges Lernen verbunden ist, mit eine lernende Gesellschaft oder sowas. Das sind immer diese schönen blumigen Ausdrücke dafür. Ich verwende sie jetzt nur mit Anführungszeichen, nicht weil ich sie als eben als tragfähige Begriffe gebrauchen möchte, sondern um zu kennzeichnen, dass wir an diese Debatten quasi anschließen. Wenn also Lernen in allen möglichen Situationen jetzt des Lebens zentral geworden ist, dann stellt sich die Frage neu, wie kommt man eigentlich dazu, dass Menschen permanent weiter lernen, dass sie immer begeistert sind, oh ja, super, noch eine Ausbildung oder noch ein Studiengang oder noch eine Fortbildung oder sowas, ja, oder überhaupt für sich im Arbeitskontext neue Lernaufgaben gewinnen, wo sie sich weiterentwickeln können. Entscheidend da ist, dass das Menschen nur dann können, wenn sie auch in gewisser Weise sich selber etwas Sinnvolles, also etwas, was in ihrem Horizont einen Sinn ergibt, ja? Wenn sie sich das überhaupt herausarbeiten und herausschälen können, ja? Sich selber also Aufgaben stellen können, an denen sie wachsen können. Und das heißt, in gewisser Weise ist selbstbestimmtes Lernen extrem wichtig geworden für den ja, sozusagen für den Wohlstand, den Reichtum einer Gesellschaft, die mittlerweile eben eine hochtechnologische Produktionsweise hat. Okay, das ist aber etwas, was sich also ganz eklatant als Widerspruch abzeichnet zu den Verhältnissen, die wir in Bildungseinrichtungen haben und auch den Zwangsbestimmungen des Sozialstaates, dass man zum Beispiel, wenn man Hartz IV bezieht und eine Ausbildung oder eine Weiterbildung ablehnt, dann auch eben erheblich die Gelder gekürzt bekommt, die Beiträge, nicht Beiträge, sondern die Unterstützung des Staates hängt von diesen Formen auch immer ab. Wir kennen das mit dieser Formulierung von fördern und fordern. Ja? So, das ist etwas, was eklatant dem widerspricht, dass wir quasi auch einen Eigensinn herausbilden müssen. Einen Eigensinn, der sich wirklich biografisch nur verstehen lässt. Also vor einem biografischen Hintergrund, dass wir sagen, hier, da engagiere ich mich, das finde ich richtig, das möchte ich weitertreiben. Und ich glaube, dass wir da einen weit verbreiteten gesellschaftlichen Widerspruch haben, dass das permanent unterminiert wird, unterwandert wird durch die Formen auch der Prekarisierung, ja, dass wir zum Beispiel geografisch gesehen kaum mehr langfristig planen können, weil wir kurze Verträge hier und da haben oder in Projektarbeiten hier und da drinstecken, die eben immer nur sehr, sehr kurzfristige Horizonte entwickeln. Und eben auch dieses, wir unterstellen uns fremdbestimmten Aufgaben, weil ein Drittmittelgeber sagt, das ist jetzt wichtig zu erforschen oder weil ein Arbeitgeber sagt, das und das ist jetzt wichtig, was, wo man sich hineinentwickeln muss. Ja? Und ja, das ist sozusagen die Form, in der sich heutzutage Lernen organisieren muss. Und es ist die Frage, ob die Subjekte das wirklich tun in der Form, ob es da nicht sozusagen genau das Konträre gibt, das, was Holzkamp mit diesem defensiv begründeten Lernen beschreibt, nämlich, dass man sozusagen nur noch quasi mechanisch darauf reagiert und nur noch kurz seine Pflicht erfüllt oder sich einen bestimmten Wissensstoff in sich hineinfrisst, damit man es kurz mal eben ausspucken kann für eine Prüfung oder sowas. Das ist natürlich irgendwie eine Haltung, die sich in der Schule normalisiert, wie das Lorenz Huck eben gesagt hat, aber die in den Arbeitsverhältnissen in gewisser Weise natürlich unglaublich kontraproduktiv ist, weil in den Arbeitsverhältnissen auch die Fähigkeit zur Selbstorganisation, zum Selbstmanagement gefordert ist. Ja? So, das ist jetzt alles noch relativ immanent gesprochen, aber ich glaube, dass man sich erstmal auch diese Entwicklung vor Augen führen muss, in denen wir jetzt ganz konkrete Arbeitsverhältnisse, vielleicht mag auch jemand davon berichten, ja, was er selbst oder was sie selbst erfährt. Ich will jetzt einfach meinen Vortrag auch beenden, weil ich glaube, sonst ist es auch anstrengend. Ne? Man will auch erstmal Sachen diskutieren. Okay, bitte. Was ich doch noch ganz gerne fragen würde, wäre, also wenn du im Bereich, also der Medizin, im Moment gerade Studien betreibst, wäre das also, ich weiß zum Beispiel aus dem Bereich der Intensivmedizin, also dass Krankenschwestern oder Krankenpfleger sozusagen, also da ja eben einen enormen Druck haben, mit diesen ganzen hochtechnologischen Geräten zurechtzukommen oder zurechtzukommen, was ja also auch mit einem unglaublichen Verantwortungsdruck, also von dem Verantwortungsdruck mit einhergeht, ja. Weil das ja da schließlich um Leben und Tod der Patienten eben auch gehen kann. Und dass man da natürlich keinen Fehler bei der Bedienung. Und wie ist es in diesem Weiterbildungsbereich? Hättest du da vielleicht Beispiele? Aber ich denke, das wäre ein ganz gutes Beispiel, wo man das konkretisieren kann. Ja, ich habe in der Tat also so einige Interviews mit Leuten, die in einer Intensivstation gearbeitet haben, geführt. Und also interessant ist sozusagen die Intensivmedizin, weil sie also einerseits natürlich mit Technologie ausgestattet ist, sondergleichen, ja, unglaubliche Konzentration eigentlich des Technologieansatzes. Und andererseits ist aber gerade diese, weil eine Automation, wie sie zum Beispiel in der Industriefertigung sich verbreitet und auch sozusagen auf die Ebenen der Softwareentwicklung auch eine Automation voranschreiten kann, das kann man im medizinischen Bereich nicht so direkt beobachten. Ne? Also es gibt zwar auch Versuche der Automation, aber letztendlich bleibt auch die Pflege immer etwas, was sich ohne den Einsatz sozusagen körperlicher Arbeit ja gar nicht bewältigen lässt. Ja? Also es gibt zwar therapeutische Geräte wie also wenn man zum Beispiel eine OP an den Extremitäten hatte und dann nochmal laufen lernen muss oder die Extremitäten bewegen muss, da gibt es dann schon sozusagen solche Automaten, die da Programme enthalten. Aber es gibt sozusagen nicht den vollständigen oder diese radikale Tendenz der Automatisierung. Aber es gibt dennoch natürlich einen enormen ökonomischen Druck auf die Intensivpflegekräfte, die ihre Arbeit eigentlich nur dann sinnvoll verrichten können, wenn sie quasi einen Abgleich machen zwischen den Informationen, die sie über die ganze Überwachungstechnologie bekommen, also von Blutwerten und was weiß ich, eben Herzfrequenz und so weiter. Aber das wiederum abgleichen überhaupt mit dem Zustand von den Patienten, die sie vor sich haben. Das heißt also, ihre Erfahrung, ihr Wissensschatz liegt vor allen Dingen darin, dass sie genaue Beobachtungen machen. Das heißt also, die Erfahrung, das ist ein Erfahrungslernen, was da stattfindet, eine Erfahrung mit kritischen Zuständen, was sie gar nicht sozusagen nur an den Monitoren festmachen können. Das funktioniert aber nur dann, wenn wirklich in der Arbeit auch die Intensivierung nicht so weit voranschreitet. Und das ist aber der Fall, nicht? Dass wir unter dem Kostendruck von Krankenhäusern mittlerweile eigentlich eine Sache haben, wo diese Intensivpflegekräfte sagen, das kann man überhaupt nicht mehr verantworten, das geht nicht. Ja? Also das ist keine, weil dieser Begriff, es gibt so einen rechtlichen Begriff der ausreichenden Versorgung, das wird dann zu einem absoluten Dehnbegriff. Ja? Was heißt denn ausreichende Versorgung? Ja? Und für diejenigen, die da in der Intensivstation arbeiten, ist es eigentlich also aus ihrer Erfahrung nur sinnvoll, wenn man nur zwei Patienten beobachtet. Die beobachten ja während der ganzen Arbeitszeit nur diese Patienten, die sind dafür zuständig. Aber was wird gemacht? Es wird natürlich die Plätze, die dann belegt werden, werden einfach erhöht. Ja? Und dann ist weniger Personal für pro Fall vorhanden. Das ist eben der Fall. Nicht? Und also treffen wir sozusagen einerseits zwar auf eine Tendenz, wo Lernen notwendig wird, und andererseits wird dieses immer konterkariert durch eine Ökonomisierung der Verhältnisse. Ja, und wie diese Ökonomisierung erreicht wird, ist auch nochmal so eine Sache, weil wie erreicht man das? Also das erreicht man durch andere Organisationsstrukturen, man erreicht es aber auch natürlich technologisch. Mit dem, ja. Du stellst jetzt diese Frage wirklich als schicksalhaft dar, dass das Lernen sich quasi nur daran anpassen kann. Ich kann ja nicht mehr erkennen, wo im Bereich des Lernens wieder noch Handlungsmöglichkeiten existieren. Und, aber es ist ja nicht so. Ich fange mal anders an. Und das andere, also eine Geschichte ist ja auch die, also im Moment gibt es keine, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene keine relevante Kraft, in der man zutrauen würde, substanzielle Änderungen herbeizuführen. Das bedeutet, dass man in diesen Lagerräumen die Möglichkeit, dass diese Lagerräume mal enger werden auch. Und weil dann nicht viel diese restriktive Handlungsalternative eher nahegelegt ist, weil man gar nicht erkennen kann, wo das Möglichkeiten sind. Und wenn man Möglichkeiten erkennt, ist sie mit einem großen Risiko belegt. Ja, also wo es auch funktional ist, diese auch möglichst frühzeitig auch abzuwehren und auch gar nicht wahrzunehmen, weil zu Konflikten führen, die man ja bewältigen kann. Das ist die eine Ebene. Aber ich muss sagen, auf der Ebene des Wissens hast du das so dargestellt. Das Wissen ist ja marktförmig organisiert. Das heißt, dass auch ganz viel Wissen wegfällt. Also entwertet wird, dequalifiziert. Und dieser Hochspezialisierung steht also genau das Gegenteil gegenüber. Nichtwissen. Also auch so eine Banalisierung ist genau, der kognitiven. Und ich muss sagen, dann ist es an den Kapitalstand und an die Funktion, so, dass das Wissen so an den Kapitalstand gebunden wird. Das steht ja auch im großen Kontrast zu unseren Forderungen nach einer Allseitigkeit des Wissens. Aber ich will kein Abhängiger einer kapitalistischen Maschinerie sein, weil ich ein kleines Rädchen bin. Und ich habe als Mensch auch Ansprüche an Kultur, Bildung, die spielen ja auch eine große Rolle, also in meinen Wünschen, Forderungen. Es geht ja jetzt nicht darum, überhaupt mich an Produktivkraft entwickeln, so als Fatum irgendwie ganz anzupassen, sondern meine anderen Wünsche und Bedürfnisse als Mensch auch noch Geld zu machen. So. Unterschreibe ich sofort. Also ich glaube, wir sind da nicht in einem Gegensatz. Es ist jetzt wirklich meiner Forschungsperspektive, sagen wir mal so, geschuldet, weil ausgehend eben von diesem Projekt Automation Qualifikation habe ich diese Frage weiter aufgegriffen, wohin diese Produktivkraftentwicklung eigentlich geht. Und damals war dieses Projekt Automation Qualifikation unglaublich euphorisch, weil es ja genau tatsächlich auch ein Gegensatz überhaupt in der Gesellschaft überwindet. Also in dem Moment, wo wir die Arbeitsteilung von Kopf und Hand überwinden, fällt ja natürlich genau dieses Herrschaftsmoment von eben einer kleinen Elite, die wissenschaftlich-technologische Entwicklung vorantreibt, und einer breiten Masse, die dem nur als ausführendes Organ ausgeliefert ist, fällt ja weg. Und das ist natürlich sowas, da könnte ja was extrem Tolles entstehen. Ja? Da könnte ja das Potenzial entstehen. Und teilweise klingt das ja auch in diesen pädagogischen, aber auch soziologischen, betriebswirtschaftlichen Schriften über Kompetenzentwicklung und lernende Gesellschaft, klingt das ganz ähnlich euphorisch. Ja? Wir können irgendwie darauf zählen, wir haben jetzt in Zukunft nur noch diese ganzen tollen Wissensarbeiter und hochqualifizierte Arbeitskräfte. So, und jetzt, es gibt zwar jetzt wieder in der Soziologie auch eine Tendenz, dass man diese Machtverhältnisse zum Beispiel als Subjektivierung der Arbeit analysiert oder auch gerade sozusagen so eine These es gibt sozusagen eine auf der intellektuellen Ebene, intellektueller Arbeit, eine neue Form von Lohnarbeit, ja, wo denn sozusagen massenhaft die Leute wieder unterworfen werden. So, und das ist sozusagen mein Feld der Auseinandersetzung. Wem ist das geschuldet? Aber selbstverständlich gebe ich, wir duzen uns hier, ja, ist das okay? gebe ich dir recht, dass wir dann auch sagen müssen, es fällt unglaublich viel weg. Weil vom Kapitalstandpunkt aus zwar teilweise auch sowas wie eben Grundlagenforschung, Allgemeinwissen notwendig wird, aber es ist sozusagen gar nicht die Bereitschaft dazu da, diesem Allgemeinen, diesem Universellen noch Raum zu geben. Ja, es wird sozusagen immer wieder kanalisiert, strukturiert, vorstrukturiert durch Verwertungsinteressen. Ja, und das ist das, wo ich glaube, wo wir das erstmal das Widerspruchsfeld auch konkreter Erfahrungen, die wir machen, die viele andere Menschen machen, verorten müssen. Also die Subjektivierung, das ist folgende These, dass die Machtverhältnisse eine andere Form annehmen als zum Beispiel repressive Machtverhältnisse. Also sagen wir mal so, die Struktur, wie wir aus Militär oder auch einer fordistischen Betriebsorganisation kennen, dass wir quasi Befehl-Gehorsam haben, also eine Struktur von oben nach unten. Ja? Oder eben die Intelligenz eines Landes, die Entwicklungsarbeit, technisch-wissenschaftliche Entwicklungsarbeit vorantreibt, und dann haben wir sozusagen das Fußvolk, die dann nur ausführend sind. Das ist sozusagen auch der Gegensatz von Kopf- und Handarbeit. Diese Struktur des Machtverhältnisses, die rein sehr stark vertikal oder hierarchisch ist, die verändert sich in dem Moment, wo wir flache Hierarchien in Betrieben bekommen, ja? Und wo die Arbeit weniger vorstrukturiert ist oder das, was jemand selber zu tun hat, ja, die Aufgabe, was jemand zu tun hat, wird nicht mehr groß vorstrukturiert. Es gibt auch nicht mehr denjenigen, der eine Anweisung gibt, du musst jetzt das machen, oder auch nicht mehr den Aufseher in einer Fabrik oder sowas, der immer noch guckt, dass man auch den Takt des Fließbandes aufrecht erhält, sondern es gibt jetzt sozusagen die Anrufung an das Subjekt, sei produktiv. Ist mir egal, was du tust, aber ne, sei produktiv, bring was zustande und mach das möglichst auch effizient, möglichst in schneller Zeit. Ne? Und das heißt, da entwickelt sich also eine Form von Macht, wie das Foucault ausdrückt, die stärker durch das Subjekt hindurch wirkt. Weil es damit verknüpft ist, dass die Subjekte selber erkennen, ach Mensch, da könnte ich ja was tun. Es gibt einen ganz guten Vergleich auch, oder so eine Metapher von Wolfgang Fritz Haug. Der hat das als die Do-it-yourself-Ideologie genannt. Ja? Dass wir also, hier, wir können selber was schaffen. Wir sind selber in der Lage, etwas aufzubauen und den Spaß auch daran, es selbst zu tun. Ja, die Entwicklung auch eines Selbstwertgefühls ist damit ja unglaublich verknüpft, dass wir überhaupt selbst etwas bewerkstelligen können, dass wir etwas auf die Beine stellen können. Und deswegen verwundert mich zum Beispiel auch die Ergebnisse von Josef Held nicht, dass in den neuen Arbeitsverhältnissen von so viel Arbeitszufriedenheit gesprochen wird. In der Tat, die Leute stellen unglaublich viel selbst auf die Beine. Dass sie es aber im fremden Interesse tun, das ist eben die Kehrseite. Und das ist etwas, was mit diesem Begriff der Subjektivierung ganz gut gefasst ist, der von Althusser bzw. von Foucault herkommt, der also stark auch mit Ideologieverhältnissen verknüpft ist. Was sind denn pardon, bin ich jetzt? Ich habe jetzt keine Liste geführt, aber dann, wenn du jetzt schon lange aufgezeigt hast, dann... kurz und direkt. Dann mach kurz. Was hat das nochmal zuletzt gesagt, den Begriff selbst? Die Subjektivierung der Arbeit. Im Interesse der Arbeitgeber oder so ähnliches. Im fremden Interesse, genau. Es ist nicht, dass man sich selber... Wenn man diesen Machtbegriff von Foucault auch anwendet und guckt die Ergebnisse jetzt von den letzten Referenten, das ist ja nicht nur das Fremdinteresse, sondern das ist eng verwoben. Das Selbstinteresse dient gleichzeitig dem Fremdinteresse. Und insofern ist der Zusammenhang recht komplex und es ist schwer, das auseinander zu klamüsern. Habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, das würde ich auch so sehen und würde das nochmal von der anderen Seite her beleuchten. Du hast vom Reichtum der Gesellschaft gesprochen, der auf eine neue Art und Weise produziert wird. Ich möchte gerne darauf hinweisen, dass der Reichtum der Gesellschaft nicht nur derjenige ist, der in sozusagen Verwertungszusammenhängen produziert wird, sondern der Reichtum der Gesellschaft wird auch in sozusagen außerhalb produziert. Und zwar überraschenderweise zu einem wesentlich größeren Teil als in den produktiven, die über Markt und Geld vermittelten Bereichen. Das Verhältnis ist ungefähr ein Drittel zu zwei Drittel. Das heißt, der Reichtum der Gesellschaft wird zu zwei Dritteln nicht in diesen Bereichen produziert, weswegen ich es sehr wichtig finde, sich die Frage zu stellen, funktioniert dieser andere Bereich möglicherweise nach anderen Logiken? Kann man überhaupt von einer sprechen oder sind das wieder ganz viele verschiedene, weil da spielt natürlich Familie und Kinder aufziehen und so weiter. Das ist ja alles auch Reichtum von Gesellschaft. Das ist ja alles notwendige Tätigkeiten, die getan werden, damit eine Gesellschaft sich reproduziert. Und dazu gehört natürlich die hochtechnologische Produktionsweise, aber eben auch der Kindergarten. Aber auch andere Bereiche, weil du hast dann davon gesprochen, dass der Mensch sozusagen neben den Produktionsprozess tritt. Das ist ja auch eine sozusagen fast ein Zitat von Marx in den Grundrissen, wo er dann aber sagt, aber wenn das der Fall ist, dann wird der Tauschwert zur miserablen Grundlage. Also sprich, man kann dann das gar nicht mehr über den Tauschwert abbilden, was dann da eigentlich an sozusagen Geldwert und Reichtum produziert wird. Weswegen, du hast es sehr schön dargestellt, ja, zu diesen Formen der Einhegung von eigentlich gesellschaftlich produziertem Wissen passiert. Mhm. Und nur um das mal auch noch mal kurz zu illustrieren, was das heißt. Ich kenne mich jetzt im Bereich von geistigem Eigentum ein bisschen aus. Urheberrecht. Ich könnte mal Abfragen machen, was schätzt ihr, wie viel von den urheberrechtlich geschützten Werken werden auch wirklich kommerziell verwertet? Es sind 4%. 96% werden gar nicht verwertet. Ich weiß nicht, wer hat das gesagt? Damit fallen 96% ja auch als gesellschaftlicher Reichtum quasi unter den Tisch, weil an das kommt man nämlich nicht ran. Und von diesen 4%, die verwertet werden, sind 85% nach 28 Jahren in der Versenkung verschwunden, also die bekommt man schlicht auf dem Markt nicht mehr als Buch oder so. Das heißt, nur ein kleiner Teil des gesellschaftlichen Reichtums in Form von Wissen, jetzt im Bereich von Büchern und so, ist überhaupt zugänglich für die Gesellschaft, die es eigentlich geschaffen hat. Ähnliches Dilemma, du hast es auch wieder sehr schön beschrieben, die Rolle von Patenten wird unheimlich groß und die Unis werden da jetzt reingezwungen. Da wurden ja auch Gesetze geändert, sodass die Unis jetzt nicht mehr wie früher das veröffentlichen konnten, was ja bedeutet, das ist dann nicht mehr patentierbar, sondern jetzt müssen sie erst, wir werden per Gesetz dazu gezwungen, erst zu prüfen, ob ein von der Uni produziertes Wissen patentiert werden kann. Ein ungeheurer gesellschaftlicher Skandal, der völlig sozusagen an ganz vielen, auch an mir, muss ich gestehen, vorbeigegangen ist, habe ich erst später erfahren. Das heißt, diese sozusagen auf der einen Seite ist es immer schwieriger, die Verwertung zu organisieren, weswegen man immer mehr von gesellschaftlich produziertem Wissen einhegen muss. Oder Marx hat das genannt, der Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung. Genau. Das verlagert sich jetzt nur eben auf den Bereich des Intangiblen sozusagen. Mhm. Aber jetzt möchte ich auf sozusagen die Gegenreaktion, die es nämlich auch gibt, zu sprechen kommen. Ich glaube, irgendjemand hat das auch mal da auch mit Verweis auf Bourdieu gesagt. Es gibt natürlich trotzdem die Subjekte, die ihre Individualität trotz dieser restriktiven Bedingungen sich einfach nicht nehmen lassen und entfalten. Es drückt sich entweder in den Arbeitsprozessen aus, indem sie sagen, ich engagiere mich hier, wo ich bin und das gefällt mir auch, weil ich kriege Anerkennung. Anerkennung ist total wichtig, total wichtiger Faktor. Es ist aber auch was anderes am Gange, was wir meistens nicht sehen. Die Leute gehen raus aus den restriktiven Prozessen, die sie unterdrücken und organisieren sich außerhalb eigener Prozesse, in Kulturbereichen, in Stadtteilprozessen, in was weiß ich, meistens oder auch sozialen Bereichen. Internet. Internet, super wichtige Rolle. Die ganze YouTube-Kultur und so weiter ist quasi ein Ausdruck davon. Und was ich jetzt noch kurz erwähnen möchte, weil ich mich da wieder gut auskenne, der freie Softwarebereich. Das heißt, freie Software, ihr kennt das, Linux und Co., ist aber inzwischen nicht mehr nur freie Software, inzwischen gibt es freie Designs, also es geht in Richtung auf freie Hardwareproduktion und so weiter. Das heißt, das, was an nicht unter Verwertungsbedingungen einfach nicht mehr produziert werden kann, weil, wie Ines beschrieben hat, ist das einfach entweder sozusagen, wenn es nicht verwertbar ist, dann fliegt es einfach raus und ist uninteressant. Das lassen sich natürlich Leute nicht nehmen, gehen raus aus dem Bereich, organisieren sich selbstständig ihre expansiven Lernprozesse, produzieren gesellschaftliche Güter, die sie dann unter freien Lizenzen auch der gesamten Gesellschaft zur Verfügung stellen, und zwar zu 100%. Jeder kann es benutzen und kann darauf aufbauen. So funktioniert die freie Software, die freie Designbewegung. Ich kann mir sozusagen Design eines Kleids runterladen und das dann nutzen und mir was schneidern, etc. pp. Und ich finde jetzt nun unheimlich wichtig, wenn wir auf die sozusagen neuen Formen der Einhegung, Einschränkungen und so weiter, Subjektivierung in den traditionellen Formen der Reichtumsproduktion, wenn wir da gucken, müssen wir dies kontrastieren mit den neu entstehenden Lernformen, Entfaltungsformen von Subjektivität in den Bereichen, wo die Leute einfach sozusagen zwangsweise ausweichen, weil sie sich ihre Individualität und ihre Kreativität nicht nehmen lassen. Sie lassen sie eben nicht vollständig einfärschen. Manche sagen, ja, das geht am Arbeitsplatz. Manche sagen, nee, das ist unerträglich. Ich klimper zwar hier meinen Softwareauftrag runter, aber eigentlich mache ich lieber das, was von mir ausgeht. Und auch in der freien Software kann man das dann super gut studieren. Dort ist sozusagen, weil es da geht es ja nicht um Geld, geht es ja nicht um Anerkennung über Verwertung oder so, oder Prämie oder irgendwie so, sondern da ist die Anerkennung nur und ausschließlich die Reputation. Reputation ist das zentrale Moment, wo ich als Person, als sozusagen unmittelbar für die Gesellschaft produzieren, das Individuum anerkannt werden. Das heißt, die Motivationsstruktur ist doch eine ganz andere etc. pp. Und wenn man das jetzt kontrastieren würde, könnte man auf einen Begriff kommen, den wir in einem anderen Projektzusammenhang mal vor 10 Jahren formuliert haben, und der sieht so aus, es handelt sich um einen Widerspruch zwischen Selbstentfaltung und Selbstverwertung. Es gibt dieses Moment des Drangs zur Selbstentwicklung, zur Selbstentfaltung, Selbstbestimmung. Es gibt aber auf der anderen Seite gleichzeitig den Zwang, dass wir unsere individuelle Existenz nur reproduzieren können, wenn wir in irgendeiner Form auch durch diese Verwertung durchgehen. Weil es ist ja nicht so, dass die in den freien Bereichen tätig sind, dass die sozusagen von Luft und Liebe leben, sondern die müssen ja trotzdem irgendwo an Geld rankommen. Und dieser Widerspruch war ganz früher sozusagen fordistischen Bereichen sozusagen personal und strukturell klar getrennt und so, und jetzt geht er eben durch die Individuen hindurch, die aber, und das finde ich wichtig zu sehen, die sich nicht nehmen lassen, trotzdem ihr Leben auch nach expansiven, eingeschätzten Kriterien zu entfalten. Und das müssen wir auch theoretisch sozusagen in den Blick nehmen und nicht nur, und dann, sonst stehen wir tatsächlich verwundert vor der Frage, warum finden die Leute trotzdem das toll? Wenn wir das als Widerspruchsverhältnis von Selbstentfaltung und Selbstverwertung, die an jedem Platz stattfinden, fassen, dann können wir verstehen, dass sich eben die Menschen in diesem Widerspruchsfeld bewegen und ihre Form der Realisation versuchen zu finden. Okay. Wollen wir nochmal die Diskussion eröffnen, aber besten Dank, das war ein schönes Co-Referat. Entschuldigung. Wir sind jetzt in neuen Arbeitsverhältnissen eingefallen, dieses sogenannte Mitarbeitergespräch, so wie die Ziele quasi gemeinsam vereinbart werden. Da kann natürlich auch quasi sind die Ziele, die fremdbestimmten Ziele, wahrscheinlich das selbstbestimmte Ziel, je nachdem, wie gut das gemacht wird. Ja. Das sind geschulte Leute. Genau, das sind dann diese, also nach Foucault bezeichnet man das sozusagen auch als Machttechnologien, dass man den Leuten, die ja zu einem fremden, für ein fremdes Interesse etwas tun sollen, sie so behandelt, dass sie es verinnerlichen und sich selbst zum Interesse machen. Ja? Und das kann man durch Gesprächstechniken oder pastorale Technologien, wie das Foucault nennt, machen. Aber es gibt sicherlich auch noch viele, viele andere Formen, die also zwischen sozusagen einer Demokratisierung und Anerkennung des Subjektes schillern und gleichzeitig aber auch unglaubliche Zwangsformen annehmen können, weil also zum Beispiel viel, viel mehr auch Prozessdaten über den Arbeitsprozess mittlerweile geliefert werden, sodass also zum Beispiel eine Kassiererin gucken kann, welche Geschwindigkeit sie hat, wie viele Produkte sie über das, den Scanner laufen lässt oder sowas. Ja? Solche Formen der Selbstkontrolle können dann entstehen, wo man sagt, ah, okay, ich muss jetzt irgendwie eine bestimmte Geschwindigkeit erreichen oder einen bestimmten Output erreichen. Ja? Und das, also ja, es schillert, glaube ich, teilweise zwischen eben einer Form, wo eben diese neue Selbstbestimmung, neue Autonomie greift und andererseits aber auch neue Zwangsformen, die Selbstkontrolle möglich machen. Noch eine kurze Anmerkung zu Stefan Meritz. Mit den Patenten, also es kaufen ja auch Firmen gezielt Patente auf, um zu verhindern, dass irgendwelche Produkte auf den Markt kommen, also irgendwelche tollen Sachen, dass sie eben ihre eigenen Sachen auf den Markt lassen können. Noch eine Zahl, nur 20% aller Patente, die beim Europäischen Patentamt angemeldet werden, werden letztlich genehmigt. Und der Hauptgrund, das haben sie auch statistisch ermittelt, ist zu verhindern, dass andere das gleiche Patent machen. Also sie werden nicht gemacht, um zu produzieren, sondern um zu verhindern, dass andere produzieren. Ja, oder dass also Firmen was aufkaufen, damit das gar nicht produziert wird. Ja. Also diese Variante. Und dann hatte ich noch einen Gedanken vorhin. Auch mit der Selbstbestimmung des Lernens, dass es ja auch so eine Gegenbewegung gibt oder Gegenstrategien, besser gesagt, dass Leute oder Arbeitnehmer sich verweigern, irgendwas zu lernen, indem sie das nicht können, indem jemand den PC immer nicht bedienen kann oder immer das ganz langsam macht und dauernd nachfragt oder das nicht hinkriegen muss, er dann diese Art Arbeit irgendwann nicht mehr machen, dann macht das jemand anders. Also solche Strategien gibt es ja auch so als Gegenstrategien. Ja, also das Problem taucht aber dann auf, was du jetzt diese Selbstverwertung genannt hast, weil wir bleiben nach wie vor sozusagen doppelt freigesetzte Lohnarbeiterinnen, ja? Also doppelt frei in dem Sinne, wir sind auch frei von den Produktionsmitteln, das heißt, wir haben also keine Möglichkeit oder auch von Verwertungsrechten, ja? Wir haben keine Möglichkeit, also auf kapitalistische Art und Weise einen Mehrwert uns anzueignen, sondern wir sind dazu verdammt, unsere Arbeitskraft anzubieten und diese zu verkaufen. Nicht? Und das heißt, also in dem Moment bleiben wir immer noch in diesem Widerspruch von Selbstentfaltung und Selbstverwertung. Oder anders gesagt, es steht auf dem Spiel, die Frage der Integration von Arbeits- und Lebensweise. Also weil sich gerade durch diese Bedeutung des Lernens für Arbeitsprozesse, für Verwertungsprozesse, nämlich das Verhältnis auch von produktiver und reproduktiver Arbeit verändert. Also Lernen war ja klassischerweise eigentlich eine reproduktive Aufgabe. Ja? Und jetzt wird es aber sozusagen zu einem Element innerhalb der produktiven Arbeit. Bedeutet auch, dass wir sozusagen das, was als Entgrenzung des Arbeitstages beobachtet wird, dass die Menschen nicht mehr wissen, wann fangen sie wirklich an zu arbeiten und wann hören sie auf. Sie fühlen sich sozusagen in ihrem ganzen Leben, als ob sie in einem Projekt eingebunden sind und das ist ein ständig neu sich formulierendes Projekt, aus dem sie also quasi gar kein privates Leben mehr schöpfen, dass das letztendlich eine Frage ist der Integration von Arbeits- und Lebensweise. Wann reproduzieren wir uns noch? Also es gibt auch eine Studie über IT-Fachkräfte von dem Wolfgang Kien, der das von der Böckler-Stiftung auch gefördert bekommen hat und der aufzeigt, dass also Älterwerden im IT-Beruf ein unglaubliches Problem ist. Also es gibt auch sehr, sehr wenige ältere IT-Fachkräfte, weil sie zum Beispiel, ich habe ja auch mal Programmierer interviewt, die sich das auch überhaupt nicht vorstellen können, also mit 30 vielleicht noch, dass sie es 10 Jahre machen, aber irgendwann mit 40 muss eine Alternative her. Das Tempo, was sie da zulegen müssen, ist irgendwie in der biografischen Perspektive nicht mehr zu bewältigen. Ja? So etwas Ähnliches können wir natürlich auch mal für die Sozialberufe ausprobieren. Das ist das, was wahrscheinlich bei Josef Held nicht so ganz direkt mit in der Untersuchung vorgekommen ist. Aber also die Selbstständigung ist ja eine, die nicht unmittelbar dann deutlich wird, sondern eigentlich eine, die sich erst langfristig bemerkbar macht, wenn man merkt, also erstens gehen meine Lebenskräfte flöten, ich weiß nicht mehr, wie ich überhaupt noch zu mir kommen soll. Ja? Burnout-Syndrom oder sowas kennt jeder auch. Ne? Und die Sache ist, was ist denn langfristig dann? Oder die Frage auch, gerade für Frauen ist das dann in einem IT-Beruf, also es gibt eine Untersuchung darüber, dass die Quereinsteigerinnen noch in den 90er Jahren recht hoch gewesen sind, in den 2000ern, das Arbeitsverhältnis sich eher sozusagen an dem alten Normalarbeitsverhältnis orientiert. Immer mehr Männer greifen in dieser Branche Fuß und die Frauen werden rausgedrängt. Warum? Ja, wahrscheinlich, weil diejenigen Frauen, die da drin waren, auch ein Problem bekommen haben, Familiengründung irgendwie mit dieser Berufswelt vereinbaren zu können. Ja? Das heißt also, unsere Lebensweise ist ja, auf eine bestimmte Art und Weise, ja, wie soll man sagen, nicht vernetzt, aber zumindest eingelassen in die Arbeitsverhältnisse. Und wie integrieren wir das eigentlich? Also es gibt ja sozusagen diese instrumentelle Form der Desintegration, also dass wir sagen, Arbeit ist nur ein Zweck, um leben zu können, das Mittel zum Zweck. Ne? Das heißt, wir desintegrieren das und sagen, in der Arbeitswelt bin ich da zu Hause. Und das ist interessanterweise etwas, was der Wolfgang Kien als ein Lösungsmodell dann vorschlägt. Ja, dieses, was wir aus den fremdbestimmten Arbeitsformen der fordistischen Produktionsweise kennen, wird dann sozusagen als gesunde Lebensform plötzlich stilisiert und gesagt, ja, wenn doch die Leute besser ihre Berufsrolle von ihrer privaten Rolle trennen können, das ist viel gesünder. Ja, kann man sicherlich statistisch sogar belegen, dass das gesünder ist. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass gerade diese Widerstandsform, die wollen ständig, dass ich produktiv bin, dass ich mir ständig die Frage stelle, rentiere ich mich noch, dass das natürlich unglaublich an den eigenen Kräften zerrt, ist doch klar. Und dass es gesünder ist zu sagen, so what, irgendwie der Arbeitgeber will, dass ich das und das mache, aber ich will das nicht. Ich will irgendwie meine Ruhe haben und ich will auch zu Hause irgendwie lieber nicht mich vor den Fernseher hocken und dann, oder was weiß ich, meinen Garten pflegen oder sowas. Das ist doch die Frage, was passiert denn dann eigentlich in der Zukunft mit unserer Form, die wir gewinnen möchten, auch als eine selbstbestimmte Form, sowohl in der Arbeit als auch im Leben. Ja, nicht, und das steht, denke ich, extrem auf dem Spiel. Gibt es darüber Zahlen, so über Aussteigerwünsche und Aussteigerrealisation? So, also ich nehme das zu oder aus Angst eher ab oder sowas? Also das sollte die Arbeitszeit verkürzen. Ich glaube, das Problem ist, dass es, also ich kann dir das jetzt nicht sagen, weil ich bis jetzt noch keine Studie gefunden habe, die das so überprüft, aber ich glaube, dass überhaupt diese Fragestellung sozusagen noch viel zu wenig verbreitet ist. Also diese Denkweise überhaupt, ja, ich meine, in der Gewerkschaft, die ja mit der Böckler-Stiftung viele Projekte dann auch fördern, ist es tatsächlich so ein Interesse, die Leute noch da abzuholen, wo sie quasi also Arbeitnehmerinteressen entwickeln können, wo sich das nochmal entwickeln könnte. Aber das orientiert, ist immer noch daran orientiert, an diesem alten Typus von Arbeitnehmer. Und da machen sie dann auch, also suggerieren sie, das eigentliche Interesse des Arbeitnehmers ist, dass er geschützt wird vom bösen Arbeitgeber. Dass aber diese Selbstentwicklung und Selbstbestimmung in der Arbeit auch tatsächlich vorkommt, das ist für die eigentlich ein Graus, weil es die gewerkschaftliche Arbeit quasi unterminiert. Es sei denn, man erfindet mal gewerkschaftliche Arbeit auch neu. Ja. Na, da gibt es ja schon so Bestrebungen, so ein bisschen, dass so prekär Arbeitende, die so in prekärer Selbstständigkeit sind, auch sich von der Gewerkschaft beraten lassen können und da auch. Ja, da gibt es auch sicherlich sehr gute Projekte. Also es gibt irgendwie diese Connex, die sich in dem Medienbereich engagiert und die auch erstmal so versucht, die Leute mit ihren Fragen ernst zu nehmen, egal, ist nicht so eine missionarische Haltung, ihr müsst jetzt mal irgendwie euren Arbeitnehmerstandpunkt erkennen, sondern eben so eine Frage überhaupt, welche Interessen haben die Leute, mit welchen Sorgen schlagen die sich rum, um dann irgendwie auch dann gewerkschaftlich daran anknüpfen zu können. Ist teilweise allerdings auch eine frustrierende Sache, weil sie dann eben nur mit solchen Partialproblemen kommen und diese Frage, wie entwickelt sich eigentlich aus solchen konkreten Erfahrungen des widersprüchlichen Arbeitens oder überhaupt, wie komme ich mit diesen Problemen zurecht? Wie entwickelt sich daraus dann sozusagen ein gesellschaftliches Interesse? Was könnte denn eigentlich sozusagen der allgemeinere Standpunkt in diesem ganzen Konfliktfeld sein? Und das ist etwas, was ich auch in dieser gewerkschaftlichen Arbeit, soweit ich dann von den Leuten, die bei Connex sind, erfahren habe, auch relativ wenig entwickelt. Also es bleibt dann eben so bei der Frage so, was mache ich denn jetzt mit meiner Rente, wenn ich eben die ganze Zeit nur in Projekten beschäftigt bin und woher kriege ich dann später meine Rente? Lohnt es sich irgendwie dann diese privaten Versicherungen abzuschließen? Ja, und dann bleibt es so auf so einer sehr, sehr partialen Ebene auch dann stecken. Ja, es gibt jetzt noch ganz viele Fragen. Vielleicht kann ja jemand mit dir da irgendwas zu machen. Es ist ein bisschen schwierig, dass ich das mache, wenn das ist gut. Dann also ich versuche gerade den Lernplan für die Maskerung zu lesen. Und ich wollte fragen, ob du vielleicht so ein bisschen diese Kritik an institutionslogischen Lehrkonzepten und zu Denkwissenschaft, ob du das so ein bisschen, also diese konkrete. Diesen konkreten Zugang, ob du das vielleicht ein bisschen mal verknüpfen kannst, mit dem, was du auch gerade gesagt hast, mit der Lehrproduktion und so irgendwie in meinem Kopf. Okay, das sind jetzt so ganz diese lerntheoretischen Grundlagen, wo Klaus Holzkamp auch versucht, sozusagen den nicht in der Pädagogik nicht richtig wahrgenommenen Subjektstandpunkt überhaupt mal zu explizieren. Dass das implizit sozusagen in solchen Theorien irgendwie mit drinsteckt, auch in der bloßen Reizreaktionstheorie, ja, dass zum Beispiel da Begründungsmuster versteckt sind, das war sein Anliegen. Ne? Und also wenn jemand genau nach diesem Reizreaktionsschema lernt, heißt das nicht, dass es quasi wirklich wahr ist, dass es nur eine Reizreaktionsbeziehung ist, sondern Holzkamp versucht ja da herauszukristallisieren, dass es, oder auch bei solchen erweiterten Formen wie der Erwartungs-mal-Wert-Theorie, dass es subjektive Gründe gibt, dass da subjektive Interessen in irgendeiner Weise artikuliert sein müssen in diesem Geschehen, dass überhaupt Lernen tatsächlich stattfindet. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt schon so als Anknüpfungspunkt reicht, weil ich weiß nicht, wo deine Frage jetzt genau hin soll. Ja, also jetzt hast du es nochmal expliziert, was der Holzkamp da sagt, aber von da den Zugang zu dem, was du gesagt hast, zu finden, ist mir gerade schwer. Oder vielleicht ist es jetzt auch nicht. Ja, es ist jetzt eine andere Fragestellung, weil, sagen wir mal so, die bei Holzkamp steckt da ein Projekt dahinter, was überhaupt die kritische Psychologie hervorgebracht hat, nämlich Psychologie als eine Wissenschaft, die man als Herrschaftswissenschaft umstrukturieren, umbauen muss, ja, und wirklich nochmal ganz umkrempeln muss. Das war ja das Projekt der kritischen Psychologie. Und also inwiefern sozusagen auf wissenschaftlicher Ebene Herrschaftsverhältnisse zwar artikuliert werden, aber zugleich auch entnannt werden, das musste erstmal auch in dieser Frage der Grundlagenforschung überhaupt durchgearbeitet werden. Und das ist ein bisschen was anderes als jetzt ein empirischer Zugang zu neuen Arbeitsverhältnissen. Also ich glaube, dass wir da nicht so ganz direkt die Verbindung finden können. Ne? Also es ist nur die Frage, vielleicht was heutzutage auch die Psychologie, in welcher Weise sie sich als Herrschaftswissenschaft weiterentwickelt hat und wie das zum Beispiel dann in diesem Kontext steht, dass wir neue Arbeitsverhältnisse haben, dass wir eine hochtechnologische Produktionsweise haben. Also meine Beobachtung, ich bin jetzt ja nicht mal in der Psychologie tätig, sondern in der Soziologie, ist doch, dass die Psychologie sich eigentlich überhaupt von ihrem ursprünglichen Gegenstand, also was ja eigentlich Subjektivität, Seele oder sowas ist, extrem entfernt, einfach dadurch, dass sie sich an die Medizin und an die Neurowissenschaft anschließt. Ja. Dazu müsste man vielleicht die Vanessa Lux fragen, die sich mit den Biowissenschaften da auch auseinandersetzt und so, aber ich weiß nicht, ich kann jetzt da keine. Ja, also du hattest ja auch mit dem Lernen und mit der Schule schon zumindest so angefangen, Lernen an Hochschulen, Lernen an Schulen und so. Und ja. Ich hatte jetzt so, also ich hatte vielleicht gedacht, vielleicht kommt da sowas auch dazu, ob es jetzt Hoffnungen oder Ideen gibt, Schule und Hochschule, ob es jetzt Gedanken gibt, wie sich das verändern wird oder was zu alles geht, dass verändern, im Sinne so rechtlich. Also ich glaube, dass wir da an die durchaus älteren Konzepte der kritischen Psychologie nochmal anknüpfen können. Also das, was ja immer noch von Morus gemacht wird, zum Beispiel dieses Ausbildungsprojekt subjektwissenschaftliche Berufspraxis. Dahinter steht ja die Idee, dass wir in der Universität nicht uns nur mit theoretischen Sachen beschäftigen, sondern dass Theorie und Praxis quasi miteinander verzahnt wird. Und dass wir also die Probleme, die in der Praxis vorkommen, hineintragen in die Weiterentwicklung der Wissenschaft, damit auch die Wissenschaft nicht irgendwo so ein abgehobenes Gedankengebäude ist, sondern eben wirklich eine, die quasi ja, am Puls der Zeit auch ist, beziehungsweise wirklich die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen Menschen vergesellschaftet werden, durch, also die Strukturen, durch die alle Menschen irgendwie auch hindurch müssen, dass wir die wirklich verstehen können. Und insofern ist es also eigentlich ein verändertes Verhältnis von Theorie und Praxis, was wir in der derzeitigen Bachelor-Hochschulbildung irgendwie natürlich überhaupt nicht mehr finden. Da haben wir nach wie vor eine Trennung von Theorie und Praxis, beziehungsweise auch nur noch ein abgestumpftes Anwendungswissen, was irgendwie lehrformelhaft irgendwie rübergebracht wird und wiedergekaut werden muss, also was quasi mit einem forschenden Lernen nichts mehr zu tun hat. Ich glaube, dass wir wirklich daran anknüpfen müssen, was an Möglichkeiten schon mal als Projektformen und so weiter entwickelt worden ist, in der kritischen Psychologie und auch hier an der Freien Universität, um zum Beispiel auch ein Studium Praxis näher zu machen und wirklich auch Wissen hervorzubringen, was in der Berufspraxis relevant ist, und zwar ein wissenschaftlich entwickeltes Wissen. Ja, nicht eins, was nur sozusagen dem Anwendungskontext irgendwie dient und wo man dann eben weiß, wie die Testverfahren oder sowas durchzuführen sind, sondern wo wir wissen, wie kriege ich eigentlich auch zu meinem eigenen Subjektstandpunkt in dieser widersprüchlichen Praxis eine Distanz, mit der ich also die Probleme analysieren kann und fragen kann, wo dann die Erweiterungsmöglichkeiten im Sinne der verallgemeinerten Handlungsfähigkeit überhaupt liegen können. Ich habe jetzt 5 Leute noch auf der Liste, also für die letzten, die sich gemeldet haben, ist da auch noch ein bisschen hier von rechts und dann. Also das fängt gut an, weil ich vorhin, also bei der Diskussion am Podium, die erste Wortmeldung bezog sich ja darauf, dass es also schon durchaus Soziales auch in der Software vergegenständigt ist. Ja. Und was es also eben für Lernprozesse benötigt, also für die unterschiedlichen Lernformen, das ist ja auch da realisiert sein. Und es kann auch sein, dass es also Theorien zum Beispiel also damit miteinander konfrontiert werden, also oder die verschiedenen wissenschaftlichen Diskurse dargestellt werden, ja, dass man sich das also irgendwie so aneignen kann, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass es also für Lernprozesse auch wichtig ist, dass man also intersubjektiv jemand hat, der gegenüber sitzt und auch widersprechen kann. Ja. Also das ist einfach eine andere Form des Lernens, die ich also ganz wichtig finde. Ja, also dass es also zu einem bestimmten Teil vielleicht geht. Ja, man hat sich ja früher also auch, oder ist immer noch, also durch Bücher lesen, sich das anzueignen und so weiter, dass mir damit vergleichbar erscheint. Aber eben trotzdem, dass es also eben auch noch dieses andere Lernen, also dass es da Möglichkeiten geben muss. Und vor allen Dingen eben auch, dass man dadurch natürlich auch eine Distanzierung erreichen kann. Ja? Also dadurch, dass man also andere Positionen eben kennenlernt und andere Positionen, also was die direkt antworten. Und da wollte ich mich noch fragen, du hattest die Programmierer angeführt. Das hatte mich dann etwas überrascht, also noch nicht. Und ich wollte fragen, also inwiefern die antizipieren, da nicht mehr mithalten zu können. Also ob es daran liegt, an den körperlichen Beschwerden oder sowas, also ergonomischen Problemen, oder ob es daran liegt, an den Programmiersprachen, der Veränderung der Programmiersprachen, oder Arbeitstempo, also wo Sie das Problem sehen dann. Also durchaus körperlich auch. Mhm, ja. Also es, ich meine, das kann man sich auch sehr leicht vorstellen. Ich meine, die arbeiten wirklich dann mal 80 Stunden die Woche. Dass man dann irgendwie geplättet ist, ist doch völlig logisch. Ich meine, das ist ja eine wirklich eine anspruchsvolle Arbeit des Problemlösens auch. Ja? Wenn man sich einfach das nur mal mit der Erfahrung vergleicht, wie lange kann man sich eigentlich überhaupt mit Sachen auseinandersetzen im Studium oder so. Ne? Also ich meine, sind wir doch mal ganz ehrlich, ich meine, so ganz konzentriert arbeiten oder sowas, das schaffen wir wirklich nur über eine wirklich relativ kurze Strecke. Jetzt muss man sich das mal vorstellen, dass die Leute dann irgendwie 14 Stunden oder auch meinetwegen irgendwie zwei Tage lang erstmal durcharbeiten, weil es Probleme gibt, die zu lösen sind, die auch keinen Aufschub dulden. Ja? Und das auch, weil eine hohe Verantwortung wahrgenommen wird. Ich hatte Programmierer, die zum Beispiel für Finanzämter die Datenbanken programmiert haben. Ich meine, das ist ja wohl logisch, dass man dann sagt, okay, das muss dann am Wochenende auch mal gelöst werden, so ein Problem, damit Finanzamt auch montags morgens wieder den Betrieb aufnehmen kann, ohne dass dann die ganzen Daten verloren gehen. Ja? So, das sind jetzt so Beispiele, weil so eine Programmierarbeit ist auch relativ schwer planbar. Nicht? Ich meine, wir wissen, also das ist etwas, was auch, glaube ich, durch so eine Spezialisierung wiederum auch nochmal zunimmt. Ja? Wenn wir auf dieser Ebene sind, dass Arbeitsteilung weniger sozusagen hierarchisch, sondern sehr viel mehr sozusagen in der horizontalen Breite jetzt sich ausdifferenziert, dann bedeutet das auch, dass diese Teilarbeiten in irgendeiner Form wieder zusammengebracht werden müssen. Das heißt also, es gibt irgendwo die Problemlösung, wie es miteinander wiederum in Funktionalität zu bringen ist. Und das ist sicherlich sehr, sehr kreativ, viel, was man dann ausprobieren, forschen muss und so weiter. So, und das macht sich bei den Leuten auf unterschiedlichste Weise. Also Tinnitus ist dann ein Krankheitsbild, was extrem häufig vorkommt. Ja, ich habe das. Ja. Ich arbeite ja so. Ja. Ja, ja, ja. Ein Leben, ja. Beispiel. Genau, und das, ich meine, das macht's für die Gewerkschaft. Sagen. Immerhin. Das weg. Ja, aber ich trotzdem Tinnitus gekriegt. Ja, ich meine, ich denke, das liegt auch sozusagen in der Logik quasi der Sache erstmal auch drin, dass es bestimmte Anforderungen gibt, die auch nicht direkt auf Herrschaftsverhältnisse, also auf so böse Manager, die irgendwie eine ganz tolle Technologie wieder der Herrschaftsausübung herausgefunden haben, sondern es liegt also auch was mit den Wertigkeiten zu tun, mit den Normen, die wir vertreten und wie wichtig wir es jetzt finden, dass am Montag das Finanzamt funktioniert. Und das hat doch jetzt, also das sind doch äußere Sachzwänge, so irgendwie, also denen wir uns, also wo wir entscheiden, ob wir uns denen unterwerfen oder nicht. Und naja, ich finde, sagen wir mal so. Das ist ein bisschen problematisch, irgendwie sagen, ja, das sind irgendwie diese Zwänge und dafür kann keiner was. Also, das ist ja irgendwie, na klar, irgendwie, das kann ich wahrscheinlich als Programmierer dann nicht selber entscheiden, aber das ist halt irgendwie die, also diese, weiß ich nicht, diese mentalen Muster, die wir irgendwie unter uns drin haben und die müssen wir nochmal reflektieren. Gut, aber das, es ist ja nicht nur ein mentales Muster, ob wir ein Finanzamt haben oder nicht. Ne? Ich meine, natürlich ist es, ich gebe dir völlig recht, die Frage ist natürlich, ob wir Finanzämter brauchen oder wofür wir Finanzämter etc. brauchen, nicht? Aber sofern wir ja uns auch auf den Standpunkt stellen müssen, wie wäre denn eigentlich eine Gesellschaft organisierbar? Wir organisieren die Finanzierung des Staates über Finanzämter. Ja? Das, was der Staat dann macht mit dem Geld, ist unter anderem natürlich auch eine Hochschullandschaft überhaupt, Bildungssystem ja, zu finanzieren. Das ist natürlich die viel, viel weiterführende Frage, ist klar. Nicht? Die, ist auch die Frage, ob man die Technologie, also die Softwareentwicklung weiter vorantreiben kann, dass diese Arbeit also in humaneren Formen stattfinden kann, wo man eben nicht dann 80 Stunden in der Woche oder sowas arbeitet. Ne? Das ist sicherlich eine, finde ich, noch ungelöste Frage. Die müssen wir weiter erforschen. Dazu müssten wir auch die technologischen Verhältnisse jeweils nochmal durchschauen. Was ist denn da anders genau zu organisieren? Nicht? Aber ich denke mal, dass das deine Frage zumindest beantwortet hat, wo sich das eigentlich genau dann artikuliert. Also ich glaube, in die Diskussion einbringen, das wiederholt sich jetzt nochmal von dem, was ich eben gesagt habe, ist die Frage, wie die Integration von Arbeits- und Lebensweise, wie wir uns das vorstellen. Und das ist das allgemeinere Thema. Ja. Jetzt hattest du, oder? Ja, genau. Ja, also das ist auch das, woran ich eigentlich anschließen wollte. Also selbstbestimmtes Lernen so, und ich würde da einfach mal so eine Debatte irgendwie in den Zeitgeist halt einfach aufmachen. Also wie ich das Studium halt auch erlebe, geht es einfach viel um. Also überhaupt sich leisten zu können, zu studieren, ist ja ein großes Privileg nach wie vor und ich glaube auch gar nicht zu unterschätzen. Also was man einfach auch für freie Zeit und freie Ressourcen hat, um sich selbst kennenzulernen und viele Erfahrungen einfach zu machen, die also nach wie vor eine hohe Prozentzahl der Gleichaltrigen eben nicht hat. So, ja. Also wo wir einfach auch einen Grad an Reflexion und Eigenwert erfahren, der unermesslich hoch einzuschätzen ist. Und dann halt eben auch, also ich würde selbstbestimmtes Lernen auch unter ökonomische Selbstverwirklichung eigentlich setzen. Ja. Also ich meine, wir studieren ja teilweise wirklich radikal und kalkuliert und Bachelor ist ja nicht unbedingt nur schlecht. Also viele Studierende finden genau diese Systematik im Bachelor drin steckt eigentlich gut, weil es funktional ist. Das heißt, ich muss nur ganz bestimmte Sachen lernen, so, die mich interessieren und ich möchte gar kein flächendeckendes Wissen haben, ich möchte nicht groß zusammenhängen machen, ist mir echt egal. Ja. Die Stupid ist ja irgendwie sowas, was heutzutage relativ modern ist. So. Es ist verbreitet einfach, warum soll ich mich in der Uni machen, was eben, ich kann es sowieso nicht ändern, also höre ich gleich damit auf. Und die Bachelor ist einfach unheimlich gut dafür. Ich meine, man muss es auch mal so sehen. Ja, man zieht sein Studium durch, man funktioniert einfach, man passt sich. Ich meine, das, was ja heutzutage geben ist, ist flexibel zu sein, ist kreativ zu sein, eigenständig irgendwie sich anpassen zu können. Ich meine, das sind einfach Sachen, die wir lernen, die wir vom Grund auf in der Schule schon lernen. Und diese Frage einfach, was will ich denn eigentlich damit, ist ja immer was ganz anderes. Ich meine, wir setzen ja alle voraus, dass wir alle was lernen wollen, nur weil wir studieren. Das ist so ja gar nicht gegeben. Worum es erstmal geht, ist ein Zertifikat. Das ist das, was ich häufig höre von Kommilitonen. Ja, ich studiere, ich habe gar keinen Bock, eigentlich, aber wenn ich das Zertifikat habe, habe ich die Möglichkeit mehr zu verdienen, habe vielleicht ein höheres Leben. Punkt. Und ich meine, das muss man ja auch mal so sehen. Und ich glaube, wir müssen uns auch mal fragen, wie können wir Hochschulen so gestalten, dass wir wirklich allen entsprechen? Weil ich meine, die Leute wollen nicht mehr, die wollen funktionieren. Und eine Funktion ist für eine organisierte Gesellschaft relativ wichtig, egal welche Ausrichtung sie jetzt hat, ob sie nun auf Akkumulation steht oder eben auf mehr humanistischen Idealen basiert. Ja, oder halt eben Leute, die halt irgendwie für sich sagen, ich möchte mehr und ich möchte an der politischen Emanzipation teilhaben, nicht nur an der individuellen Individuation. Bei Emanzipation, dann muss das Studium auch so aufgeteilt werden. Aber da greifen wir uns ja, also reflektieren wir uns in unserem eigenen Tun innerhalb von Studium, innerhalb von genau dem Lernprozess ja gar nicht auf. Wir reden hier über Hartz-IV-Empfänger, wir reden über irgendwelche IT-Leute. Ich meine, klar, die hängen alle damit zusammen. Aber ich glaube, Lernprozesse, das eigenständige Lernen, das muss ja auch erstmal gelernt sein. Ja? Und das ist das, was in der Schule nicht vermittelt wird. In der Schule wird ja erst davon vermittelt, nicht zu fragen. Ja, also wer fragt, ist raus. Also ich habe darum erlebt, dass Kinder weinen, weil sie anfangen zu fragen oder weil sie zu viel arbeiten. Da kriegen die Ärger für teilweise. Ich meine, das sind Realitäten, ja. Und ich glaube, damit müssen wir uns irgendwie auseinandersetzen, wenn es um selbstbestimmtes Lernen halt geht. Also das ist halt so die Basics, ja. Also wir müssen halt denken, wie können wir es schaffen, die Reproduktion oder das, was reproduziert wird, so zu reproduzieren, dass es halt eben nochmal eine andere Bahn gibt, beziehungsweise möglich mehrere Möglichkeiten für mehrere verschiedene Lebensentwürfe aufführen. Das ist extrem, ja. Das ist extrem wichtig, also wenn man das auch nochmal von diesem Ansatz hier, wir nehmen jetzt den schönen Begriff selbstbestimmtes Lernen, ja. Es ist unglaublich schwierig, damit sozusagen was Substanzielles direkt zu verbinden, weil es natürlich eben an dem Subjektstandpunkt hängt, was man als eigenes Interesse erstmal wahrnimmt. Und dass in dieser Wahrnehmung aber gleichzeitig schon die beschränkten und auch ideologischen Verhältnisse schon drinstecken. Unsere Wahrnehmung ist ja schon vorstrukturiert. Was nehme ich als Interesse, als mein eigenstes Interesse wahr? Das ist von der Gesellschaft vorstrukturiert. Ja? Und das heißt auch, das ist von diesen Erfahrungen, die wir in der Schule gemacht haben, vom Lernen vorstrukturiert. Es ist überhaupt ganz, problematisch, von Selbstbestimmung zu sprechen, weil jeder das auf unterschiedliche Weise tut. Also damit eben genau diese allgemeinere Perspektive, eine Befreiung der Gesellschaft etc., ne? Überwindung eben Herrschaftsverhältnissen und so weiter, das lässt sich nicht ganz bruchlos daran anknüpfen, weil die Leute auch verinnerlicht haben, dass sie auf den Markt treten, dass sie sich verwerten müssen. Da heißt Selbstbestimmung, ich schaffe das. Nicht? Also, und, wenn ich noch einen Satz dazu noch anfügen darf, das, was du eben, Manuela, gesagt hast, wir haben ja, wenn wir lernen, zugleich aber auch etwas, was wirklich ganz unschön ist. Also Selbstbestimmung klingt nämlich immer nach irgendwie so einem ganz schönen, tollen Lernen, weil wir es endlich nach unseren eigenen Wünschen machen. Aber so ist es ja nun nicht, also zumindest nicht das, was ich als produktives Lernen selber erfahren habe, nämlich, dass wir unglaublich uns auch Kritik aussetzen müssen, dass wir unglaublich schmerzhafte Erfahrungen machen und dass wir gerade von solchen Sachen ja unglaublich auch wachsen und daran wachsen können. Das ist sozusagen mit diesem selbstbestimmten Lernen durchaus verknüpfbar, aber es bedarf noch einiger Vermittlungen. Und deswegen ist auch eine Tendenz vorhanden, dass man mit selbstbestimmten Lernen gleichzeitig erstmal nur mit diesem selbstorganisierten Lernen das verknüpft. Ne? Das, was ja, also deswegen war für mich jetzt im Moment der Selbstreflexivität als eben auch der durch ein widersprechendes Gegenüber erst zustande kommt. Und deswegen ist es eben auch wichtig, also auch diese Lernformen, diese sozialen Lernformen, also dass es eben nicht lediglich reicht, also macht doch was ihr wollt. Sozusagen vergegenständlichen, das ist natürlich auch irgendwie in gewisser Weise realisiert, das sehe ich auch ein, aber dass es eben also auch solche Foren braucht wie hier jetzt, also das und dass eben auch ein Mittel der Distanzierung eben auch sein kann, ne? Dass man also den Schritt zurücktritt und Probleme nochmal aus anderen Perspektiven und das ist eben für mich also ein ganz anderes. Da vorne, da sind noch ein paar Möbel. Oh, und jetzt noch zwei da hinten. Ich hatte Stefan vorher. Selbstbestimmung ist eine Forderung der 68er, und was der 68er Bewegung. Und wenn man es zynisch sagen will, hat der Neoliberalismus diese Forderung erfüllt. Nur unter perversen, sozusagen pervertierten Vorzeichen. Er gibt nämlich jetzt nicht im Sinne einer, dass es da irgendwelche, was weiß ich, irgendeine Instanz oder irgendwelche personalisierten Herrschenden gibt, die sich überlegen, jetzt sagen wir mal den Leuten, was sie lernen müssen und das dürfen sie dann selbstbestimmt machen, sondern was ja stattgefunden hat im Übergang vom Fordismus zum Postfordismus, Hochtechnologie etc., ist, dass sozusagen die Verwertungslogik des Marktes, von dem vorher die Arbeitenden total getrennt waren, weil eben die Verwertungsfunktion und die ausführende Arbeitsfunktion ja auch getrennt waren. Die werden jetzt durchgereicht. Und zwar an alle Instanzen, sowohl auf die Arbeitenden, auf die Universitäten, auf die Schulen etc. Die Anforderungen des Marktes, denen musst du dich unterwerfen, aber nicht im Sinne von, der Markt sagt dir, es ist ja keine Person oder so, sondern du musst kapieren, wie er funktioniert und danach deine Selbstbestimmung selber organisieren. Das heißt, die eigentliche Intention der Selbstbestimmung aus der 68er Zeit ist umgedreht worden, weil du jetzt deine Fremdbestimmung, das ist nämlich der Markt, der gibt die Paradigmen sozusagen vor, die darfst du selbst organisieren. Die Intention ist umgedreht worden, das ist ganz wichtig zu verstehen. Deswegen kann man nicht eine Forderung nach selbstbestimmten Lernen irgendwie aufstellen und sagen und hoffen, dass es emanzipatorisch oder so, weil an der Lernform selber sich dies nicht ablesen lässt, sondern die Frage ist, wo kommt die Zwecksetzung her? Wo kommt sie letztlich her? Weil natürlich, wenn man jemanden fragt, warum lernst du das? Ja, weil ich das richtig finde. Dann müsste man weiterfahren. Ja, warum findest du das richtig? Ja, weil ich dann damit einen Job kriege. Aha, okay, und so weiter. Man müsste also auf den Grund gehen, warum es in dieser Gesellschaft subjektiv begründet ist, selbstbestimmt diese und jene Sachen zu erfüllen, weil man eben nur so seine Existenz erhalten kann. Und deswegen nochmal der Hinweis auf diese Widersprüchlichkeit. Es gibt eben diese beiden Momente, weil das kann nur funktionieren, weil es eben auch das Moment der Entfaltung gibt, der Selbstentfaltung, der Persönlichkeitsentfaltung. Gäbe es dieses Moment nicht, würde das gar nicht funktionieren, dann wäre irgendwie wirklich nur so tierischer sozusagen Lernform. Aber es gibt eben dieses Moment der Selbstentfaltung und da wird dran angeknüpft. Das darfst du dann sozusagen mobilisieren, weil ja auch natürlich ein Unternehmen, was da gefordert ist, ist die Kreativität, die Individualität, die Emotionalität sozusagen. Christina Keine hat da tolle Aufsätze dazu geschrieben, wie die Emotionalität mobilisiert wird, damit du toll arbeitest und alles selbstbestimmt. Und was sozusagen aber zu durchdringen ist, zu kapieren, dass das sozusagen der Rahmen drumherum der fremdbestimmte Rahmen ist. Und deswegen ist jetzt der Widerspruch ist sozusagen noch schärfer, der steht noch viel schärfer als vorher. Wenn wir das nämlich jetzt sozusagen, ich sage jetzt mal, unsere eigene Unterdrückung selber organisieren dürfen, dann ist es viel schwieriger, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Und dann verliert eine Gewerkschaft viel schneller ihre Aufgabe, weil vorher waren die Rollen klar verteilt. Und es ist klar, die Gewerkschaft steht auf seiner Seite. Jetzt gibt es aber keine Seiten in dem Sinne mehr. Auf welcher Seite soll die Gewerkschaft jetzt stehen? Auf der Seite des Verwertungsstandpunkts macht sie auch. Das nennt sich Co-Management. Auf deiner Seite macht sie auch. Das nennt sich dann Arbeitsschutz oder so. Sie muss also auch beide Rollen einnehmen, um nicht sozusagen völlig hinten runterzufallen. Also die Schwierigkeit geht jetzt durch alle hindurch. Die geht durch die Individuen hindurch, sie geht durch die Gewerkschaften hindurch und sie geht durch die Parteien hindurch. Da kann man es nämlich auch beobachten. Und da gibt es keine einfache Alternative mehr, wo man jetzt sagen kann, ja, die Perspektive muss sein, was weiß ich, die Betriebe zu übernehmen. Das ist leider keine Alternative, weil selbst wenn uns die Betriebe gehören, dann dürfen wir das eben auch selber organisieren, selbstbestimmten Betrieb organisieren. Deswegen finde ich den Begriff der ökonomischen Selbstverwirklichung problematisch, weil er nämlich genau sozusagen auch. Also ich dachte, du hast ihn affirmativ positiv. Okay. Da habe ich missverstanden. Aber ich glaube, dass viele diese Haltung haben. Ich werde selbstständig oder so und dann kann ich selber bestimmen, was ich machen will. Das ist ja auch ein Moment von Selbstbestimmung. Ja, ja, die Universitäten prämieren ja jetzt diese ganzen Existenzgründungen und so weiter. Das ist aber genau diese Schiene sozusagen, was wird ja auch schon ein paar Mal zitiert. Ja. Tu, was du willst. Hauptsache, du verwehrst es sich. Hauptsache, du bist profitabel, laut das Originalzitat von dem Bismann. Und genau diese Logik wird jetzt auf jeden Einzelnen durchgestellt und dann dürfen wir eigentlich selber sehen, wie wir unser Leben organisieren, unsere Emotionen organisieren, unser Lernen organisieren, alles selbstbestimmt. Danke. Ja. Und dann bist du. Ich finde es gut, also ich habe es gar nicht mehr so, dass was ich sagen würde, ist, dass die Problematisierung des Selbstbestimmten Lernens ich erlebe es also als Hochschullehrer, dass Selbstbestimmung ja eigentlich in dem Bachelor-System ganz groß geschrieben wird. Projekt und ich jetzt lerne. Das ist sozusagen sehr viel in diese Richtung. Zunächst in den Entwürfen her, taucht genau auf in der Idee des Bologna-Prozesses. Weil es ja auch die Gesellschaft fordert. Aber das, was eigentlich, also aus meiner Sicht die spannenden Sachen, die eigentlich an Hochschulen passieren, sind die, wo eine Auseinandersetzung stattfindet, wo Menschen das Gefühl haben, ich werde in meiner Selbstbestimmung beschränkt. Also wo sie gerade mit einer Autorität in Kontakt kommen, ob das der Lehrende ist oder die Institution, es entsteht ein Konflikt und über diesen Konflikt die Reflexion, was ist dort, was möchte eigentlich, was möchte er machen, den Sinn, Anwesenheitslisten sind in unserer Hochschule, ein großes Thema. Und da passiert Lernen. Mit der Möglichkeit auch, sozusagen die Rahmenbedingungen mit zu berücksichtigen und zu reflektieren, die für mich Studium oder Bildung bedeuten. Und das ist jetzt für soziale Arbeit in der Hochschule, ich bin natürlich auch ganz zentral, weil wir sitzen dann später mit Klienten oder mit Arbeitgebern. Und diese Form von Lernen ist ein bisschen in der Diskussion zu kurz gekommen, sozusagen die eben gerade in der Ansetzung mit Autoritäten, mit oder in Organisationen, mit den Grenzen der Selbstbestimmung. Da ist für mich der spannende Moment des Lernens. Also Intersubjektivität nicht als zwei Subjekte, die verhandeln im freien machtfreien Raum, sondern genau in machtvollen Institutionen mit Lehrenden, die benoten, die selber in sozusagen im Sinne von Wirkbildern oder Bewertungskriterien in Verhältnis zu stecken und das zu reflektieren. Das ist für mich ein Lernprozess in Bildung. Ich bin ein bisschen brummig geworden, weil ich glaube, dass dieser ganze Selbstbestimmungstritt einfach nur in pervertierter Form vom Neoliberalismus übernommen wird. Also ich sehe schon, dass es da ein Bedürfnis gibt, also die Tatsache, dass wir uns organisieren und Weltuniversität machen oder in dem Bereich der Schulen Alternativschulen entstehen, sind Versuche, die deutlich machen, dass es dieses Bedürfnis zu selbstbestimmten Lernen gibt, was durchaus auch wehtut und all das, was damit verbunden ist. Aber das ist nicht das, was der Neoliberalismus will. Ja? Also ich stelle fest, dass du wenn du heute in Arbeitsprozesse eintreten willst, dann setzt du voraus, dass du von vornherein weißt, was die wollen und dass du das Know-how mitbringst. Aber es gibt heute keinen mehr, der einem sagt, das und das hast du zu lernen. Ja? So sind auch die ganzen Rahmenlehrpläne in den Schulen schon von vornherein, gestaltet. Sie zielen auf große Kompetenzbereiche und so weiter. Lernen heißt es da, aber an den Inhalten, wo es eigentlich kaum noch was mitgegeben, ja, und wenn, sind das große Muster. Das kann man zwar auch für sich nutzen, ja, wenn man als Lehrer zum Beispiel was tun will, aber es wird einem heute quasi nicht mehr mitgegeben, was man da eigentlich lernen soll. Ja. Und der Punkt ist einfach, dass wenn man selbstbestimmt lernt und diese ganze Kreativitätsgeschichte und so weiter mit einbringen, aber das gilt für ganz wenige Bereiche, Stefan, so für ganz wenige Bereiche für Freiberufler, ja, die sich am Markt orientieren und so weiter. Wenn ich mir angucke, die Arbeitsverhältnisse, die ich gehabt habe, im Krankenhaus, in der Oper oder selbst bei einem Studenten, ja, da ist von flachen Hierarchien nichts zu reden und von Kreativität. Wenn du da Vorschläge einbringst, dann heißt das, hier wird gearbeitet und nicht gedacht. Ja. In der Gewerkschaft auch nicht, wo ich arbeite. Ja, in der Gewerkschaft ist es mit Sicherheit genauso. Ja. Ganz schlimm. Kreativität, Selbstbestimmung, weit gefehlt, im Gegenteil. Ja, und das sehen wir auch, weiß ich nicht, dafür muss man nur mal einkaufen gehen, bei Netto, an der Kasse oder sowas. Ja, das ist ein Überwachungsstaat par excellence. Ja, mit Sicherheitsleuten, die dastehen und die Verkäufer kontrollieren, mit Kameras, die die Verkäufer kontrollieren, mit Kassen, die das zählen, wie schnell das Band läuft, die es kontrollieren. Ja. Und da geht irgendwann mal was schief, da wird dir sofort unterstellt, die Emily-Kassenbaum-Geschichte kennen wir ja, dass du das Unternehmen betrügst. Aber ja, diese Aufspaltung hat Ines ja dargestellt, in diese zwei. Also ich meine, wir können auch nochmal diesen Begriff der Ungleichzeitigkeit nehmen, ja, um das auch zu sagen, weil ich glaube, wir müssen sehen, klar, es gibt bestimmte Arbeitsverhältnisse, da finden wir immer noch Hierarchien und klassische Autoritätsmuster etc. Aber die Frage ist trotzdem, was die... Das wird sogar neu erfunden. Ja, mit Sicherheit. Also, Massen an industrieller Reserveanlehnung und zweiter, dritter Arbeitsmarkt, da wird genau das kreiert für Leute, künstlich hergestellt. Ja? Und so eine Linkspartei sogar, die führen die Leute dann auch massenhaft rein. Ja? Ja, also das muss man sicherlich alles mit analysieren und nicht einfach nur sozusagen die Tendenz, die ich aufgezeigt habe durch die hochtechnologische Produktionsweise, einfach sagen, alle Arbeitsverhältnisse sind schon gleich mit diesen verändert. Also dass der Umbruch sozusagen auf allen Ebenen gleichzeitig stattfindet. Aber es wird sicherlich dadurch natürlich extrem sich was verändern, auch durch diese Spaltung der Gesellschaft, die habe ich jetzt hier nicht erwähnt, aber die hatte ich eben im Vortrag erwähnt. Eine Spaltung der Gesellschaft, weil hochtechnologische Produktionsweise bedeutet auch, dass eben eine technologisch bedingt hohe Arbeitslosigkeit geschaffen wird. Sofern wir Arbeit nicht umverteilen, sofern eben Arbeit sich nach wie vor sozusagen so strukturiert, dass Rationalisierung Arbeitsplätze abschafft. Ja? Das ist einfach sozusagen das, was dich doch weiterhin bemerkbar macht, wenn du dann Statistiken anguckst. Wo ist die Arbeitslosigkeit am höchsten? Das ist bei denjenigen, die unqualifiziert sind. Das ist extrem gestiegen. Ja? Und das verändert und strukturiert die Gesellschaft doch extrem. Ja? Und das bedeutet auch, dass du dann andere Klientel bekommst und andere Probleme oder auch in der Schule. Die Motivation zum Beispiel überhaupt zu lernen, wenn man nicht mal die Aussicht darauf hat, in irgendeiner Branche Arbeit zu finden, ja, was motiviert denn die Leute eigentlich? Das ist nicht eher eine Fragmentierung von Gesellschaft, also da gibt es viele verschiedene Bereiche. Ich meine, das ist ja im Grunde ein Problem, dass ich Sprachen, also schon allein, wenn wir die verschiedenen, die da ganz andere Systeme, irgendwie Hochschulsystem, das Sozialsystem, so viele verschiedene Fachbereiche, die andere Sprachen verstellen. Ich meine, die können uns einigermaßen noch verstehen, aber teilweise gibt es ja schon Begriffsdebatten, also wo irgendwas anderes reingelegt wird, wo etwas anderes wird. Und da verstehen wir uns ja schon kaum. Und dann, wenn man das überträgt auf kurz ja, die Rednerliste, genau. Weil sie hatte sich irgendwie auch schon echt. Ja, ich weiß, sie ist auch eigentlich dran. Und genau, ich schließe jetzt auf die Rednerliste, würde ich sagen, weil es verläuft sich langsam. Ich glaube, ihr wollt auch noch was essen. Wie viel hast du noch? Es sind noch 3 Leute, dann bist du noch. Und wir wollen du hattest es nochmal vor. Also. Ja, also mir war wirklich nochmal was aus meiner Praxis zu erzählen. Ich komme aus dieser mehr oder weniger bösen Weiterbildungsbranche und wir arbeiten bei unserer Zukunftsstiftung teilweise ja, natürlich auch mit dem Anspruch, da emanzipatorische Lernangebote irgendwie zu schaffen und erleben aber eben auch, selbst mit Zielgruppen, die ich jetzt mal schon als sehr reflektiert bezeichnet würde, die da hinkommen mit einem ganz klaren Anliegen, erlebe ich trotzdem da auch den Fall, dass das so einfach gar nicht ist. Also dass das mit viel Beteiligung und auch Bestimmung der Lerninhalte, was wollt ihr hier, was ist euer Anliegen, was sind die Gegenstände, die euch interessieren, also den Raum so zu öffnen, dass das gar nicht immer unbedingt funktioniert, dass das sehr schwierig ist. Also ich denke, man muss sich einfach auch die Frage stellen, was für einen Rahmen braucht das, also auch in so einem halbinstitutionalisierten Rahmen, was für einen Rahmen brauchen die emanzipatorische Lernprozesse eben selbstbestimmtes Lernen und was für Voraussetzungen brauchen Leute unter Umständen auch, um das überhaupt wahrnehmen zu können für sich. Also, womit wir uns dann auch viel auseinandersetzen in solchen Momenten ist natürlich, kann man denn so eine emanzipatorische Lernform überhaupt auch schon so als implizites Lernziel voraussetzen? Darf man das eigentlich? Also darf man eigentlich sagen, wir wollen also das finde ich, da diskutieren wir viel drüber und wir sind da mittlerweile nicht fertig. Und ich denke, das ist auch so eine Sache. Da hat man immer so eine Vereinbarung, weil ja, das ist irgendwie das Richtige und so wollen wir das machen, aber. Also ich glaube, dass es zwei Dinge bedarf. Einerseits ein Freiraum, wo überhaupt was entstehen kann. Zweitens braucht es wirklich diese sozialen Beziehungen. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie ohne das geht, dass es also das, was so in diesen amerikanischen Hochschulen auch immer gefeiert wird, nämlich dass Lehrende und Lernende ein viel engeres Verhältnis haben. Also man braucht wirklich auch sozusagen diese Form der Diskussion, wo auch Widerstand geleistet wird gegen quasi die, oder nee, wie soll man das sagen, also wo man einen Widerstand auch bekommt. Ja? Und ich habe jetzt deinen Satz gerade nicht gehört. Da ist ganz oft kein Widerstand. Nee, ich meine jetzt einen Widerstand gegen, also wenn sich Menschen sagen, hier, ich möchte jetzt eben hier und da was lernen und sich vorstellen, so und so erkläre ich mir die Welt oder diesen und jenen Gegenstand, dass man da auch nochmal einen Widerstand bekommt, zu sagen, so würde ich es nicht denken oder so würde ich es nicht machen. Also ich glaube, da hat hier der Kollege da auch durchaus recht, genau, wenn wir auch mit autoritären Formen uns auseinandersetzen, ist das eine Form von Widerstand, den wir überwinden müssen. Das kann auch sozusagen in nicht autoritären Formen geschehen, indem man einfach zu einer Sache spricht und sagt, so funktioniert es nicht. Also an diesem Widerstand, der immer auch durch einen anderen Menschen erstmal vermittelt ist, daran habe ich, wenn ich das ganz einfach mal von meiner persönlichen Seite her sehe, sehr viel gelernt. Das war vielleicht nicht alles, aber es war unglaublich wichtig, immer wieder auch Widerstände zu bekommen. Und das ist auch was ich meine, was schmerzhaft teilweise ist, weil man irgendwie manchmal eine Vorstellung hat, hey, es könnte irgendwie ganz schnell und leicht gehen und so weiter oder ich kann dies und jenes schon. Und dann kriegt man nur durch einen anderen Menschen den Widerstand. Das ist das, was ich meine. Diese sozialen Beziehungen, die braucht man. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Qualitäten, in denen man wachsen kann. Und da glaube ich zum Beispiel, dass also autoritäre Verhältnisse wiederum auch eine Behinderung werden. Ne? Weil in dem Moment man sich vielleicht nur an das anpasst, was eine Autoritätsmacht von einem will. Das kann vielleicht auch produktiv sein, das weiß man nicht. Aber es kann auch unglaublich kontraproduktiv sein, weil auch, ich glaube, dass in jedem Lernprozess auch eben ein Selbstwertgefühl mitwachsen sollte. Ja? Und nicht, dass am Ende dasteht, Scheiße, ich kann eigentlich wenig und ich kann eigentlich immer weniger und dieses Gefühl, ich traue mir auch immer weniger zu. Ich meine, das ist etwas, was in der Vergesellschaftung eines Menschen, das findet massenhaft in der Schule statt und das ist ein Riesenproblem, das müssen wir angehen. Das ist die Entwertung, die Zersetzung des Selbstwertgefühls oder dass man jemandem auch beibringt, du kannst nur groß werden, wenn du dich quasi einem Größeren anschließt, also einer sozusagen unterwirfst, einem Arbeitgeber oder sowas. Ja? Ich meine, wie viele Menschen schöpfen auch durch die Erwerbsarbeit, durch die fremde bestimmte Erwerbsarbeit, erstmal auch dadurch ein Wertgefühl, weil sie denken, sie sind erstmal da was Besseres, was Größeres. Oder ich weiß nicht, was auch Medien unglaublich inszenieren, durch Massenveranstaltungen. Man ist dann Teil eines Größeren. Ja? Das ist auch ein Bedürfnis, was gedeckt wird, auch durch fremdbestimmte Erwerbsarbeit. Ja? So, und das ist etwas, was glaube ich, eben in einer anderen Weise mal versucht werden muss, herrschaftskritisch, emanzipatorisch auf eine andere Weise zu organisieren. Es wird arg die Zeit weg. Darf ich nochmal trotzdem ganz kurz? Da war jemand von Ihnen. Okay. Ja, ich wollte einfach nur fragen, also welchen Altersanteil, also in der Schule, wie wir wissen, findet eigentlich keine, also sich lernen möchte, selbstbestimmt zu suchen, dann findet da übrigens keine Möglichkeit. In welchen Alters sind inzwischen 20 und 40? Ah, also sind auch schon. Naja, aber das sind dann so Sachen, man darf halt auch immer noch, weil wenn man es nicht gewohnt ist, ja, diese Weise zu haben, dann gibt es eventuell auch Findungsschwierigkeiten. Also ich würde sagen, ich finde das nur so ein bisschen zynisch zu sagen, weil es gibt ja total viele Leute, die studieren und die wollen eigentlich sich gar nicht enthalten und nicht frei lernen und so, weil einfach da ganz viele. Also so wie ich jetzt, ich studiere in Potsdam, es ist wirklich, es gibt so mehrere Standorte, wie so kleine Inseln, die Leute fahren dann zu den Seminaren hin, die kennen sich irgendwie gar nicht und fahren dann zu den Seminaren weltweit weg. Und ich sitze neben Leuten, die sagen, ja, ich studiere jetzt Politik, das mache ich auch noch zu Ende, aber jetzt habe ich schon studiert, ich glaube, ich immer von meinem Onkel und da bleibe ich dann jetzt eigentlich auch. Das sind Leute, die irgendwie ihr Leben organisieren, irgendwie einen Nebenjob gefunden haben, mit dem sie sich einigermaßen finanzieren können und dann halt irgendwie zu Ende studieren und noch Freude treffen und dann ist irgendwie auch schon alles gelaufen zeitlich, weil das ganz schön anstrengend ist, das überhaupt mit einem zu denken und Freiheit ist dann irgendwie, also so ein bisschen die Wahl zu haben zwischen verschiedenen Themen, aber freies Lernen ist ja eigentlich, dass man so eigene Lesarten auf Sachen entwickelt und diese Wahl zu haben und zum Beispiel sich Materialien selbst selektieren zu dürfen und bestimmte Themen selbst auszusuchen, dass da wird ja erwartet, dass man an einem Prozess schon angekommen ist, der eigentlich, den man erst machen muss, nämlich sich einen eigenen kritischen Zugang zu Quellen entwickeln und eigene Lesarten und solche Sachen und da sehe ich irgendwie von Freiheit gar nichts, sondern zu sagen, ja, es gibt halt Leute, die gerne in einer Gesellschaft sind, die auf Akkumulation stehen oder wie gesagt, das kommt mir so zynisch vor, weil das ja halt eben ganz die Folgen also ich kenne jemanden, der Abschlüsse ohne in die Bibliothek zu gehen. Also, das ist nur Realität. Oder die vielleicht für andere, aber ich habe bestimmt das Internet zu. Also, man kann auch sagen, dass es nicht Grundlagen haben. Weil das Studium, ein Selbststudium, also Studium im Begriff, meint ja einfach, Wissen sich selbst aneignen. Also, das ist sozusagen eine Stadt, aber Wissen sich selbst aneignen, hat viel mit Eigenverantwortung, Selbstverantwortung zu tun. Ich muss mir die Zeit auch geben. Also, ich muss auch wissen wollen, ich muss mich auch auseinandersetzen wollen. Und ich unterstelle, und das ist auch keine böse Unterstellung, ich meine, das ist unnormal, aber das ist eine ökonomische Selbstverwirklichung. Ich, wie jeder andere, glaube ich, dass ich halt manche Leute sagen, ich könnte das jetzt machen, weiß aber, so viel Sinn macht es gar nicht, weil wenn ich dann irgendwo einen Arbeitsplatz entstecke, brauche ich so ein partielles Wissen. Ich muss einfach nur wissen, wie ich irgendwie, wie ich mich schnell in dieses Arbeitsklima einfinden kann. Das ist eigentlich der ganze Trick, irgendwie, mehr oder weniger. Ja? Und warum soll ich dann meine ganze Lebenszeit auf Studium verbringen, wenn ich nicht auch Erfahrungen auf Partys oder ich kann sozialen Kontakt haben kann, dann ist es auch Lernerfahrung, weil es darum nicht unterschätzt, wie viele Leute über Partys also, ist ja nur so, also ich meine, viele Kontakte laufen eben auch darüber so. Aber warum auch nicht? Und dadurch stelle ich das wieder aus dem Traum. Warum auch nicht? Naja, aber du sagst ja damit quasi, naja, also wenn Leute gelernt haben, dass Erhaltung darin steht, dass man nach dem Publizieren dann auch konsumieren kann und so also diese gesamte diese Reduzierung, dass es halt Leute wollen und so, wenn sie halt lassen, dann lässt du ja die ganze Sache weg, die dazu führt, dass man das auch primär sieht. Also dass man im Studium versucht, eben die Scheine zu machen, die notwendig sind, dass man irgendwo sich halt einen Job sucht und das halt ganz normal findet, dass man auch studiert, um irgendwann einen Job zu haben und nicht für irgendwas anderes. Das sind ja Sachen, die woher kommen. Man kann nicht sagen, ja, das wünschen die sich halt und das wissen die halt. Also, weißt du, was ich meine? Naja, ist klar, aber ich würde erstmal nicht in dem Sinn von Verzichten fragen, weil der Lebensstil, weil der ist einfach so. Nee, der ist halt begründet. Und das hat mit dem Verständnis zu tun. Also ich würde vermeiden wollen, dass ihr die ganze Zeit nur Zwiegespräche führt. Noch dazu, es ist echt spät, wenn ihr noch was essen wollt. Also ich will noch was essen. Nein, du da mit grünen Tüchern, dann ist noch okay. Ines, willst du noch ein abschließendes Wort vielleicht? Also ich meine, es ist, ich finde es sehr schön, dass wir jetzt wirklich auf verdammt viele Aspekte einfach eingehen konnten. Das war unglaublich bereichernd. Ich fand die Diskussion schön. Ich hoffe, ihr fand die ebenso bereichernd. Und vielleicht sehen wir uns dann in anderen Kontexten wieder und ich würde mich auch freuen. Und lasst es euch gut gehen, wo immer ihr tätig seid.